1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Bei uns gibt es eine kleine Programmänderung. Unser Thema, das für heute vorgesehen war, mein Pachten hat ein Verbrechen begangen, das wird verschoben, vermutlich auf nächsten Monat. Und wir halten euch auf dem Laufenden, machen aber die Sendung heute dann auf, ganz auf für alle eure Themen. Also ihr könnt anrufen, so wie ihr das hier die letzten Tage auch schon gemacht habt, zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die Telefonnummer natürlich dieselbe wie immer, 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Die erste Anruferin heute in unserer offenen Themensendung heißt die Tina und Tina ist 49 Jahre alt. Guten Morgen, Tina. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Tina, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe gestern den Beitrag gehört. Ich glaube, Michael hieß der Herr. Er sprach über Begegnungen im Jenseits und ich war sehr gespannt über die Reaktion und über das, was er dann später in der Sendung sagte. Ich selbst bin Krankenschwester, arbeite in einem Hospiz. Vielleicht sollte man kurz mal erklären. Michael arbeitet auch ehrenamtlich in einem Hospiz und ist Medium und erzählte, dass er Kontakt zu Toten aufbauen kann. Und auch wenn er im Hospiz jemanden sterben sieht, er unter Umständen auch wahrnimmt, wie dieser Mensch den Körper verlässt. So in etwa hat er es erzählt. Meine Gedanken dazu waren, dass ich sowas nicht erlebt habe. Und ich muss auch sagen, dass ich darüber dankbar bin, dass ich das noch nie erlebt habe. Und bin auch ganz froh, wie die Reaktion gestern war und dass das in deiner Sendung auch eher so nicht festgestellt wurde. Ja. Und bin auch froh für dich jetzt, Domian. Also wir haben ja einen Test gemacht, vielleicht für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Wir haben einen Test gemacht, weil ich habe ihn gefragt, ob er hier im Studio bei mir Tote sehen kann. Und dann hat er eine Weile Pause gemacht und wir haben ihn dann nochmal angerufen und er hat Wesen gesehen, aber mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Da war ich so selbst ganz erleichtert und froh, denn ich selbst habe das nie erlebt im Hospiz. Mhm. Ich arbeite schon eine längere Zeit in dieser Einrichtung und auch in diesem Beruf. Ja, du bist dort Krankenschwester. Ja, ja. Habe das auch nicht an Angehörigen erlebt und auch nicht bemerkt, wie die Seele jetzt den Leib verlässt. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man es nicht erlebt. Es gibt bestimmt die bösen und die guten Geister und ich selbst bin gläubig und glaube auch an das Gute und an Gott, dass es ihn gibt. Mhm. Und dass er unser Leben in der Hand hat und auch das nach dem Sterben unsere Seele dorthin kommt, wo sie hin soll, wenn wir halt geglaubt haben im Leben. Und ich glaube, so, ich habe mir heute sehr viele Gedanken hier zu Hause gemacht und denke, wenn jemand dieses Erlebnis hat und es auch noch äußert, ist es traurig für den Angehörigen davon zu hören. Und ich denke, jemand, der gestorben ist, der hat auch in diesem Sterbeprozess geht er einen ganz schwierigen Weg. Manche Menschen sterben in ganzer Ruhe, in einer Zufriedenheit, manche sterben mit einer beginnenden Unruhe. Ja. Jeder stirbt so sein eigenes Sterben. Ja. Und ich habe da unwahrscheinlich große Ehrfurcht vor und auch du hast ja nun sehr viele Sterbeprozesse miterlebt. Ja. Und auch viele Menschen versterben sehen, die in deiner Anwesenheit verstorben sind. Waren das nicht doch irgendwie etwas besondere metaphysische Momente oder wie würdest du es beschreiben? Meinst du für mich die Momente oder für den Stern oder das, was du da auch erlebst? Ja, es gibt also Unterschiede, wenn ich weiß, der Mensch ist gläubig und der Mensch ist nicht gläubig oder der Mensch kann nicht loslassen. Also wir bei uns sind die Menschen Gäste und wir nehmen ja jeden so, wie er ist. Und was war nochmal die Frage? Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen... Ja, und ich kann es noch anders fragen. Geht nicht doch ab und zu etwas sehr Besonderes in einem Raum vor, wenn ein Mensch stirbt? Also, ja genau. Jetzt habe ich den Faden wieder. Wenn jemand gläubig ist, weil ich das ja auch so nachempfinde, ist für mich eine unwahrscheinliche Ruhe da, eine seelische Ruhe. Und ich bin so zufrieden für diesen Menschen, der jetzt diesen Weg gegangen ist und da ist, wo er glaubt, wo er jetzt bei Gott oder bei Jesus ist. Ich merke an Menschen, die nicht gläubig sind, ich muss auch ganz deutlich jetzt sagen, dass ich meinen Glauben nicht unbedingt immer sage. Und ich akzeptiere jeden, der glaubt und der nicht glaubt. Und ich merke aber, wenn jemand jetzt gar nichts von Gott oder vom Glauben wissen will und auch nicht weiß, wo er hingeht, da sind vorher im Vorfeld auch Fragen, die der Sterbende auch an mich stellt. Ja. Wo gehe ich hin? Was wird sein? Was ist dann? Heißt denn das und im Klartext? Dass auch diese Menschen auch sehr in Unruhe sterben und überhaupt nicht sterben wollen. Sie wollen einfach noch hier bleiben. Heißt das, dass ein Atheist es schwerer hat beim Sterben als ein Christ? Nicht immer. Ich hatte jemanden, der hat an die Materie, an die Steine, an das Umfeld, an den All, an das All geglaubt. Und er hat sich gefreut, das dann zu erleben. Und das finde ich auch toll. Für mich ist jeder Mensch gleichwertig, der dort liegt und der diesen Weg gehen wird. Und ich finde das auch schön, wenn man diesen Glauben dann hat. Und lass auch dem Sterbenden diesen Glauben. Und genauso war da Freude bei diesem Sterbenden, jetzt dorthin zu kommen. Er war ja auch ausgefüllt mit seinem Leben und zufrieden gewesen. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle, wenn man... Hast du schon mal erlebt, dass jemand im Hospiz zum Glauben gefunden hat, der vielleicht sein ganzes Leben lang nicht gläubig war, aber in dieser letzten Phase seines Lebens gläubig geworden ist? Im Hospiz jetzt nicht. Das war mal in einem Erlebnis im Krankenhaus. Jetzt im Hospiz werden bei denen, also die Gäste stellen öfter Fragen, was ist, wo gehe ich hin? Und wenn ich dann frage, glauben Sie an Gott? Nee, der hat mir bis jetzt auch nicht geholfen. Solche Sätze kommen dann so als Antwort. Und ich lasse das auch so stehen. Ich dränge meinen Glauben keinem auf. Wenn ich jetzt weiß, derjenige ist gläubig, dann beten wir auch zusammen. Aber du hast es erlebt, dass jemand zum Glauben gefunden hat. Im Krankenhaus, ja. Das habe ich. Das war für mich auch persönlich so ein Geschenk. Ich habe dafür gebetet, diesen Menschen zu pflegen zu dürfen. Das war im Krankenhaus in einer onkologischen Station, wo ich tätig war. Und ich konnte mit ihm über Gott und auch über Jesus sprechen, weil ich glaube nicht nur daran, wenn man sagt, ich glaube an Gott, das lasse ich auch so stehen, aber für mich bedeutet ja, dass ich über Jesus zu Gott komme. Das hat er ja auch gesagt und das ist ja auch am Kreuz passiert, wenn wir an ihn glauben. Also du hast ihn hinführen können zu dem Glauben. Ja, im Gebet und er hat so ein Übergabegebet gesprochen und das hat mir persönlich eine ganz große Ruhe und Zufriedenheit gebracht. Sag mal, Tina, ich stelle mir das äußerst schwierig vor, das, was du tust. Und ich sage das ja auch immer wieder und auch sehr gerne öffentlich, dass ich hohen Respekt vor euch allen habe, die in diesem Bereich arbeitet. Was ist für dich, die du als Krankenschwester in einem Hospiz arbeitest und ständig mit sterbenden Menschen zu tun hast, was ist das Schwierigste für dich an dieser Arbeit? Genau, die Frage kriege ich ja oft gestellt, wenn ich mit Menschen spreche, die hören, wo arbeitest du? Da muss ich ganz einfach wirklich nicht egoistisch und auch nicht angeberisch sagen, also ich liebe diese Arbeit und mir fällt es wirklich nicht schwer. Also es ist in meinem Herzen drin und ich liebe diese Menschen. Ich liebe den Sterbenden und danke einfach, dass ich in dieser Arbeit stecken darf und Menschen begleiten kann. Freust du dich zum Beispiel Sonntagabend, wenn es am Montag wieder losgeht, freust du dich auf deine Arbeit? Naja, es kommt darauf an, ob ich sehr ausgeglichen bin. Aber wir haben viele Schichten und machen auch Nachtdienst. Dann, das hängt natürlich, ich bin auch ja auch nur ein Mensch irgendwo und ich zehre auch da an meinen Kräften. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Tage frei und freue mich wirklich, heute habe ich schon gesagt, ich freue mich wieder hinzugehen. Helfen und zu begleiten. Und wichtig oft ist ja auch die Begleitung der Angehörigen. Die ist oftmals intensiver als die Begleitung des Sterbenden selber. Aber dennoch finde ich das ausgesprochen erstaunlich. Es ist, du bist ja immer mit schwierigen Problemsituationen konfrontiert. Dass du damit so einer Leichtigkeit rangehen kannst. Es gibt ja... letztendlich endet alles tödlich, was da passiert. Und das Sterben und der Tod, der ist mir auch in den letzten Jahren dadurch viel bewusster geworden. Was ist, wenn ich sterbe, wie sterbe ich? Hast du Angst vor deinem eigenen Tod? Nein, das habe ich nicht. Ich habe, weil ich auch aus diesem Wege nicht gehen kann. Ich kann ja meinem Tod nicht weglaufen, das kann ich ja nicht. Und wir gehen ja alle diesen Weg. Nur mir wird es viel bewusster, seitdem ich in dieser Arbeit stehe. Und was schwierig sein könnte, ist, wie sterbe ich? Also jeder stirbt ja verschieden und das Sterben selbst kann ja auch sehr belastend, mit Angst verbunden und sehr schwierig sein. Und wie möchtest du sterben? Ich möchte am liebsten nur einschlafen. Das ist vielleicht auch gemein. Also wenn ich dann sehe, wie die Menschen, die Gäste bei uns sterben und mit sterben müssen zum Teil, das tut mir unwahrscheinlich leid, dass sie auch so lange leiden müssen. Und das glaube ich. Da muss man doch manchmal wahrscheinlich ein paar Mal tief durchatmen, bevor man dann in ein Zimmer geht, wo jemand liegt, der sich wirklich quält und vielleicht über Wochen schon mit dem Tod ringt. Das ist doch wahrscheinlich ein sehr schwerer Schritt, dann in ein solches Zimmer hineinzugehen. Nein, fällt mir nicht schwer. Mir fällt manchmal nur schwer, dass ich manchmal wenig Zeit habe. etwas länger auch da zu sein und ihn anzufassen, vielleicht auch nur die Hand aufzulegen. Ja. Yeah. Die Wärme, die ich jetzt habe und ihm geben kann, ich kann ihm ja nicht so sehr viel geben. Was daran, ist das? Das ist immer ganz wichtig. Ja, das glaube ich auch. Was ist das Schönste, was du in dieser schweren Arbeit bisher erlebt hast? Dass ich zufrieden bin, dass ich diese Form von Arbeit machen kann. Das hatte ich mir vor Jahren gewünscht. Und wenn ich nochmal ganz am Anfang zurückkomme, dass ich wirklich auch ehrlich gesagt froh bin, dass dieses Experiment gestern nicht geklappt hat. Denn ich habe Angst vor Unruhegeister, ich habe Angst vor bösen Geistern, die irgendwo schwirren können. Also sowas glaubst du schon? Ja, weil ich ja gläubig bin. Ich weiß, dass das Gut und das Böse ist und dass mich auch Böses bedrängt. Das weiß ich. Aber ich kann es nicht sehen. Und deswegen bin ich froh, dass das gestern nicht geklappt hat. Ich muss verstehen. Ich will das auch nicht bewerten. Mensch, der hat vielleicht auch seine Gabe und seine Fähigkeit. Ja, absolut. Das war ein sehr seriöser Mann, den ich respektiert habe. Aber ich muss ja sagen, ich war auch froh, dass es so ausgegangen ist, weil mich hätte es, glaube ich, auch ziemlich umgehauen, wenn ich da etwas Gravierendes erfahren hätte. Ich glaube, ich hätte sofort abgeschaltet. Liebe Tina, ich danke dir für deinen Anruf und für die Dinge, die du dazu erzählt hast. Ich wünsche dir für deine wichtige Arbeit. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und eine gute Sendung heute noch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Wiedersehen. So, ihr Lieben, offene Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, über was auch immer, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und bitte nicht so lang mailen, damit die Kollegen schnell auch dann reagieren können. Hier ist Ralf und Ralf ist 20. Hallo, Ralf. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ralf. So. Ich rufe eigentlich an wegen der JVA Remscheid, die ja momentan überall im Munde ist. Oh ja, es ist was sehr Schlimmes hier in Remscheid passiert. Es ging durch fast alle Nachrichtensendungen. Vielleicht erzählst du es kurz, was passiert ist. Ja, es ist ja jetzt jemand, eine Besucherin im Langzeitbesuchraum getötet worden von Häftlingen. Also da muss man sagen, das ist Langzeitbesucherraum, klingt so neutral. Das ist ein kleines Apartment mit Küche, Nasszelle und einem Raum, wo Knackis ihre Freundin empfangen können. Ja, unter anderem auch die Freundin. Unter anderem die Freundin, und da sind die ganz ungestört, die Jungs. Da sind die ganz ungestört. Das heißt, da kann man alles Mögliche machen, was man sonst eben nicht machen kann im Knast. Genau, richtig. Man kann darf man das eine machen, und man kann auch natürlich einfach nur, wenn die Familie mit Kindern kommt, einfach viel ungestörter da. Genau, und da ist jetzt etwas ganz Schlimmes passiert. Da hat ein inhaftierter Mann seine Freundin ermordet während eines solchen Besuches. Ja. Genau. Zu diesem Thema rufst du an? Ich rufe eigentlich an, ja, wegen der JVA Remscheid, um halt mal irgendwo klar zu machen, wie schwierig es ist, also in so einer Anstalt zu sein und wie sensibel so etwas ist, also dort drin zu sein, in dieser, ich sag mal so, Notgemeinschaft. Bist du selbst Insasse? Ich war Insasse. Du warst Insasse. Mitte 2008 war ich 3 Jahre dort. 3 Jahre, also Jugendhaft? Nee, nicht in der Jugendhaft, im Ehevollzug. Aber wenn du 3 Jahre da warst, dann warst du erst 17, als du einen... Nein, ich bin nicht 20. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf das Alter kam. Ach so, wie alt bist du denn? Ich bin 30. Ach, 30. Dann ist das ein Tippfehler. Entschuldige bitte. Ja. Ne, also ich bin 30. Mhm. Nein, warst du in der Haftanstalt? Ich wurde verurteilt zu 5 Jahren wegen Drogenhandel. Mhm. Und hast wie viele Jahre abgesessen? Dann 3 Jahre? 5 Jahre. Fünf Jahre abgesessen, aber ich war halt 3 Jahre in der JVA Remscheid. Ach so, verstehe. Ja? Mhm. Weil das ist ja alles mit U-Haft, und dann, man geht so einige Anstalten durch, bis man dann in die Mutteranstalt, heißt das. Und das heißt, du kennst auch diese sogenannten, man nennt das ja auch Liebeszellen, so. Ich kenne auch die Liebeszellen, und ich kannte auch den Häftling, der das jetzt gemacht hat. Ach, den kannst du? Den kannte ich auch, jetzt nicht so gut, aber er hat halt in der Bücherei gearbeitet, und dann kennt man sich halt auch. Hast du dich mit dem Täter mal unterhalten? Ich habe mich auch damals mit ihm sicherlich mal unterhalten. Also dieser Mann saß ja wegen Mordes, er hat ein Kind umgebracht. Vor 4 Jahren. Das wusste ich nicht. Also in der Regel weiß man auch nicht so, was weswegen der Einzelne jetzt sitzt, weil... spricht sich dann nicht so rum. Ja, nee, weil man wird zwar gefragt, also wenn ich gefragt werde, weswegen bist du hier, kann ich erzählen, was ich will, den anderen mitgefangen. Ja? Ich habe schon so oft mitbekommen, dass die Jungs sich untereinander fragen. Weswegen sitzt du denn? Ja, untereinander. Man fragt sich untereinander halt, aber man kann ja erzählen, was man will. Also, ach so, ich habe es gar nicht richtig verstanden, ja. Also ich kann ja erzählen, was immer ich möchte, und Man kann jetzt schlecht dann zum Beamten hingehen und sagen, gib mir mal die Akte von dem Häftling, weil... Aber dieser Mann hatte dir nichts erzählt. Nein, der hat also auch nicht erzählt. Jetzt, er hat erzählt, er sitzt wegen Mordes. Das war klar, auch alleine während der langen Haftzeit, die er zu verbüßen hat. 19 Jahre? Ja, ne, also das ist dann schon klar, dass er wegen Mordes sitzt. Aber wen er jetzt umgebracht hat, das wusste keiner. Was für einen Eindruck hatte dieser Mann auf dich gemacht? Einen ruhigen, also eigentlich einen ruhigen... Einen freundlichen? Ja, also ruhig, freundlich, der sich also darauf gefreut hat, jetzt irgendwann einmal dann rauszukommen. Mhm. Ja, auch alles für seine Wiedereingliederung gemacht hat. Ja, das hätte bald angestanden. Es gab einen Haftprüfungstermin, ne? Glaube ich, so nennt man das. Ja, genau. Und die Chancen standen, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass er rausgekommen wäre. Ja, ich würde also aus Erfahrung sagen, die Chancen standen eigentlich recht gut. Weil also in der Regel ist es so, bei so einer langen Haftzeit wird der erste Haftprüfungstermin in der Regel abgeschmettert. Also gesagt, nee, also du bleibst erstmal noch ein bisschen. Ja. Und beim zweiten wird dann schon in der Regel gesagt, okay. Ja. Dein Verhältnis war aber nicht so eng zu ihm, dass er dir von seiner Freundin erzählt hat. Nein, so eng war das jetzt nicht. Also ich kann also auch jetzt nicht allzu viel über ihn selber sagen. Mhm. Weil es eine oberflächliche Bekanntschaft war. Genau, richtig. Ne? Als du das erfahren hast in der Presse, was hast du da gedacht? Ich sag mal so, mir war es klar, dass irgendwann mal was passiert in Remscheid. Warum? Weil das alles vorauszusehen war. Weil also es ist ja so, jetzt ist Mitte 2007, also bis Ende 2007, der dortige Anstaltsleiter in Pension gegangen. Mhm. Und der war eigentlich ein Anstaltsleiter, der also über Jahrzehnte dort in der Anstalt war. Mhm. Und also immer ganz oben gesagt hat, das Wichtigste ist die Wiedereingliederung und Resozialisierung. Mhm. Womit er ja recht hat. Womit er ja auch recht hat. Ja, so. Und hat also auch wirklich alle Gelder, die er kriegen konnte, dort hineingesteckt. Mhm. Also indem er Programme entwickelt hat, indem er Sozialarbeiter eingestellt hat, indem er Psychologen eingestellt hat. Mhm. Hat gesagt, davon können wir gar nicht genug haben. Ja. So, und hat aber, wie soll ich sagen, ich sag mal so, im Prinzip jahrelang einen Krieg gegen das Justizministerium geführt, wenn man es so sagen kann. Hm. Weil also das Justizministerium gerne immer das Geld in die Sicherheit reinstecken wollte. Hm. Du wolltest mir erklären, warum das absehbar war, dass so etwas passiert. Warum? Ja, weil es ist so, ja, wie soll man sagen, es ist ein sensibler Bereich, so eine Haftanstalt mit den Häftlingen. Keine Frage. Viele Leute auf einen Haufen. Keine Frage. Alle kriminell veranlagt, sonst wären sie nicht da. Ja. Und ganz störanfällig auf Einflüsse von außen und innen. So, jetzt habe ich aber immer noch nicht verstanden, warum du sagst, das ist absehbar gewesen. Ja, weil einfach zu viel geändert wurde. Also diese Einrichtung, dass die Inhaftierten in eine solche, ich sag's mal, Apartment, nennen wir es mal so, in ein solches Apartment gehen können, um sich mit der Familie oder mit einer Freundin zu treffen. Findest du das gut? Ja, das ist soweit okay. Also das ist eigentlich ganz gut. Ist das der Grund gewesen, warum das passiert ist? Oder wo siehst du die Gründe? Nein, die Gründe sehe ich eigentlich in den ganzen Ablauf, die in den letzten paar Jahren dann dort abgegangen sind. Und zwar aus Einflüsse von außerhalb. Dass also einfach viele Sachen geändert wurden, viele Privilegien der Gefangenen weggenommen wurden, Sozialarbeiter abgebaut wurden, dass Psychologen abgebaut wurden. Ja, weil davon spricht eigentlich keiner. Okay, das ist sicher zu bemängeln. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist das nicht sicherlich nicht der Grund, oder? Der Mann stand kurz vor seiner Entlassung und wie man so liest, wollte die Freundin wohl mit ihm Schluss machen. So liest man. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Der kann ja ausgetickt sein aus Angst, dass er dann rauskommt und nach 19 Jahren vollkommen alleine da steht. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht sehr spekulieren. Ja, gut, aber du musst jetzt mal das Gesamtbild sehen, was ich ja meine. Ja? Ja, du bist dort in einen Raum eingesperrt oder in einer Haftanstalt eingesperrt. Mhm. Ja, so, du hast 19 Jahre lang deinen geregelten Ablauf. Mhm. So, und jetzt kommt und es wird alles umgeschmissen, schon anstaltsintern. Mhm. Alles verschlechtert. Mhm. Ja, also alle Freiheiten oder viele Freiheiten, die man hat, wo man sowieso nur wenig von hat, die werden eingenommen. Sag mal, eine Freiheit zum Beispiel, die genommen wurde. Zum Beispiel, es wurden Sportgruppen abgeschafft. Damit fing es an. Ja, warum wurden die abgeschafft? Aus Kostengründen. Ja, weil dafür Personal vonnöten ist. Genau, es musste Personal eingespart werden. Also sprich, wo geht man ran? An die Leute, die jetzt an der Pforte stehen, die kann man ja schlecht einsparen. Verstehe. Wird an den Sportbeamten eingespart. Sag noch ein Beispiel. Psychologen wurden abgebaut. Ah ja. Also Remscheid, es heißt ja immer 600 Häftlinge. Remscheid, in der Zeit, wo ich da war, wir waren immer mit über 700 Häftlingen dort. Mhm. Ja, und wir hatten für 700 Häftlinge 3 Psychologen. Mhm. Ja. Wenn man jetzt noch bedenkt, ja, das ist Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich nicht nur in Remscheid so, sondern in vielen anderen Knästen genauso. Ja. Da hast du völlig recht. Das heißt, also du glaubst, dass auch die Haftzeit dazu beiträgt, dass der ein oder andere Inhaftierte noch kaputter wird, als er schon vorher war. Richtig, genau. Mhm. Ja, so, und ja dann, ist was dran, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, so und wenn dann halt. Damit plädieren wir gar nicht mal für einen milderen Strafvollzug, sondern für einen gezielten Strafvollzug. Das kann ja schon eine gewisse. Im Fachdeutsch heißt es Behandlungsvollzug. Ja, es soll hart sein, aber es soll chancenreich sein, damit die Jungs später wieder in die Gesellschaft reinkommen. Ja, ja. Es geht nicht darum, uns, also den Häftlingen, wer weiß was, an Zucker in den Hintern zu blasen. Genau, ja. So, es geht einfach nur darum, den Leuten dann zu helfen. Genau. Dass sie hinterher auch wieder in der normalen Gesellschaft klarkommen und auch ihre Straftaten nicht nochmal begehen. Mhm. Du kannst nicht spekulieren, was in dem Mann vorgegangen ist. Nein, das kann keiner, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich meine, es ist halt einfach, ich sag mal, das ist halt dieses Zusammenspiel von allen wahrscheinlich. Mhm. Ja, dass also vieles innerhalb der Anstalt, weil das ist ein ganz sensibles System, so eine Anstalt. Mhm. Und wenn dann die Störungen von außerhalb kommen, und dann kommt noch, wenn das wirklich so sein soll, dass die Freundin Schluss machen will, und vorher kam noch die Absage von der Strafvollstreckungskammer, dass also die erste Haftprüfung abgelehnt wurde, denke ich mal, dass sie dann einfach irgendwo keinen Ausweg mehr gesehen hat. Ne? Mhm. Wir wollen das nicht entschuldigend sagen, sondern maximal vielleicht erklären, sagen, das und das könnte passiert sein. Nicht in dem Sinne, dass man das nachvollzieht und... Ich will da gar nichts entschuldigen, ich will auch gar nichts schönreden. Ja. Ne, Also es ist eine Katastrophe, die da passiert ist. Auf jeden Fall. Natürlich für die Familie der Frau ist das Grauen schlechthin und... Ja. Es wurde beschrieben, dass die Leute nicht untersucht werden, wenn sie in dieses Apartment gehen. Hast du das auch erlebt? Es ist seltener vorgekommen, ja. Mhm. Also es wurde dann schon stichprobenweise mal gemacht, aber dies hat ja auch eigentlich den Grund, weil wenn ich von meiner Haftzelle oder vom Hafthaus dorthin gehe, was habe ich großartig, kann ich bei mir haben. Mhm. Ja, zumal das auch insofern Unsinn ist, weil in diesem Apartment, so habe ich es gelesen, eine kleine Teeküche ist, da liegt auch Besteck, nämlich Messer, Gabel, Schere. Schere weiß ich, aber mit einem Messer. Schere nicht, aber es liegt komplettes Ess- und Kochbesteck dort. Genau, also man kann damit schon... Ich habe ja Einkauf im Monat, zweimal im Monat, aber man hat ja zweimal im Monat Einkauf. Ja. Man kann dann auch Lebensmittel mit hochnehmen und dort zubereiten und so weiter und so fort. Gut. Ja, und deswegen macht ja eigentlich so eine Kontrolle eigentlich nur auf dem Rückweg Sinn, dass man sagt, okay, man will jetzt vermeiden, dass Handys, Drogen oder sonstiges reingeschmuggelt werden. Wie könnte man diese Schwachstelle, nenne ich sie jetzt mal, das ist ja nun offensichtlich eine Schwachstelle, da das passiert ist, wie könnte man das besser überwachen? Es ist, ganz ehrlich, du wirst nie irgendwo eine hundertprozentige Sicherheit kriegen. Mhm. Weil man kriegt immer grundsätzlich in jeder Haftanstalt alles rein und alles raus, was man haben will. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Da habe ich auch lange für gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass das in der Tat so ist. Selbst in die härtesten Knäste kriegst du fast alles rein. Man kriegt grundsätzlich alles rein. Man bekommt in einer Haftanstalt alles, was man haben möchte. Man muss halt nur bereit sein und auch, es muss auch machbar sein, es bezahlen zu können. So, du hast gerade gesagt, dass du 5 Jahre gesessen hast und nun eine Weile schon draußen bist. Was machst du im Moment? Ich bin gerade eben am Selbstständigkeit machen. Das ist gut. Und was willst du selbstständig machen? Ich mache eine Gaststätte auf. Ah ja. Ein Szenelokal in Dortmund. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Also auf dem richtigen Wege und mit klarem Vorhaben, nie wieder einen Knast von innen sehen zu wollen. Nein. Also das ist etwas. Da bist du bedient. Das bin ich bedient, auf jeden Fall. Das Thema ist für mich durch. Dann danke ich dir für deine Stellungnahme so aus der Insider-Sicht und wünsche dir natürlich jetzt für deinen Lebensabschnitt richtig tollen Erfolg und damit du gut Fuß fasst, wünsche ich dir von Herzen. Ja, okay, besten Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss, Ralf, ciao. Und schon geht's weiter mit Nicole und die ist 29. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Um was geht's bei dir? Ich bin jetzt seit 5,5 Jahren mit meinem Freund zusammen und es ist wirklich in dem Abstand, dass mein Freund mich alle 2 Wochen wirklich ständig, wenn er was getrunken hat, nur am Schlagen ist. Alle 2 Wochen? Ja. Schlägt dein Freund dich? Das geht jetzt schon wie lange? Ja, sagen wir so ungefähr seit 1 Jahr. Wenn er was getrunken hat? Ja, jedes Mal, wenn er was getrunken hat. Wie schlägt er dich? Ja, ist unterschiedlich. Mal kann das schon mal passieren, dass er dann an mir tritt oder mich einfach nur mit der Faust haut oder einfach nur mit der Hand. Also es ist unterschiedlich. Ins Gesicht? Zwischenzeitlich mal ja. Wie? Zwischenzeitlich? Zwischenzeitlich ja. Also mehr eigentlich so in die Seite oder an den Kopf oder so, aber... So schlimm, dass du schon mal verletzt warst? Ja, also sagen wir mal so, dass ich ins Krankenhaus musste nicht. Das noch nicht. Mhm. Also ich blaue Flecken davon getragen habe, Prellungen und so, das schon, aber so, dass sie jetzt behandelt werden mussten nicht. Mhm. Wenn du dann am nächsten Tag, wenn er wieder nüchtern ist, wenn du mit ihm darüber sprichst, wie verhält er sich dann? Ja, das ist das Problem. Er kann sich dann meistens auch nicht mehr dran erinnern. So hackedicht ist er jedes Mal? Ja, es kommt dann bei ihm dazu, wenn er dann den Schnaps trinkt. Also bei Bier geht es dann noch, ja. Aber bei wenn dann noch Schnaps dazu kommt, dann geht das überhaupt nicht mehr. Also der ist richtig breit. Dann ist es komplett ein Blackout. Da weiß er am nächsten Tag gar nichts mehr dafür. Ich meine, er entschuldigt sich bei mir. Mhm. Er tut, wenn er dann die Tage, wo er dann mich verletzt hat, geht er dann hier, liest mir sozusagen jeden Wunsch von den Lippen ab und bringt mir Frühstück ans Bett. Achso, da sieht man dann schon, dass ihm das leid tut. Ja, ja, klar. Mhm. Das ist ja das, was es mir eigentlich so schwer macht, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil er dann eben so liebevoll dann hinterher zu mir ist. Würdest du sagen, dass er ein Alkoholproblem hat? Eigentlich nicht. Er ist Fußballfan und gerade wenn dann seine Fußballgruppe spielt, gerade dann haut er sich schon ziemlich viel. Aber wie erklärst du dir, dass das früher nicht so war? Dann hat er doch auch Fußball geguckt und getrunken. Nicht. Warum jetzt erst seit dieser Zeit, wie du es gerade gesagt hast? Ich kann es nicht erklären. Mhm. Was macht er so im Leben? Ja, er ist auch arbeitslos, genauso wie ich auch. Ja. Ich denke mal, vielleicht ist es ihm jetzt aufgefallen, dass wir die ganze Zeit, wir sind jetzt wohnen seit 2 Jahren wohnen wir jetzt ungefähr zusammen und nach einer gewissen Zeit ist einfach das Alltagsleben drin und wir sind wirklich 24 Stunden zusammen in einem Raum. Ja, Kinder habt ihr keine? Nein. Nein. Wie oft ist er betrunken? Also er schlägt dich alle 2 Wochen, ist er denn öfters noch betrunken? Nee, das ist eigentlich nur dann eben alle 2 Wochen am Wochenende. Ja. Also in der Woche trinkt er eigentlich gar nichts, aber am Wochenende dann extrem. Wenn du mit ihm dann darüber redest, dann sagt er, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe und offensichtlich tut es ihm leid. Ja. Sagt er denn irgendwie mal eine Perspektive, wie das weitergehen soll? Ich meine, ich sag mal so, er sagt schon immer, ja, Schatz, ich will mich ändern, ich trinke weniger. Dann geht es mal wieder eine ganze Weile gut und dann trinkt er wieder zu viel, gerade wenn dann sein Fußballclub, Fußballteam. Also ich glaube, die Erstlösung des Problems besteht darin, dass der Bursche einfach keinen Alkohol mehr anfasst. Das ist die erste Lösung. Normalerweise schon. So, und dann muss man weiter überlegen, was in dem rumort. Vielleicht ist der ja auch sehr unzufrieden mit seinem Leben, vielleicht auch mit der Beziehung. Du sagst gerade schon, dass ihr 24 Stunden aufeinander hängt und... Ja, dadurch, dass wir beide keine Arbeit haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass er keine Auslastung hat. Ja, klar, und frustriert ist und enttäuscht und so weiter. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm? Ich liebe ihn. Das ist ja das, was ich sage. Wenn wirklich die Gefühle nicht wären, dann wäre ich mit Sicherheit, hätte ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter, entweder der Alkohol oder ich. Aber du musst ja auch irgendwie so eine Deadline setzen und sagen, das kann ja jetzt die nächsten Jahre nicht so weitergehen. Nee, das ist klar. Ich sag's ihm auch. Ich so, jetzt nach dem letzten Vorfall vor 2 Wochen, da habe ich gesagt, ich so, also so kann es mit Sicherheit nicht mehr weitergehen, weil irgendwann... Irgendwann du machst mich in der Sache, bin ich weg und du machst mich auch noch fix und fertig damit. Ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, von ihm zu fordern, dass er ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt. Ja klar, es geht nur jetzt gerade, weil er Wochenends dann trinkt. Das geht ja nicht wirklich von heute auf morgen. Das ist gerade, wenn man es ja, gewohnt ist, Wochenends zu trinken. Dann trinkt man am Wochenende eben nicht mehr demnächst. Ja, du bist auch noch viel zu nachsichtig mit ihm. Mensch, du kriegst einen in die Fresse und willst ihm auch noch zugestehen, dass er da ab und zu am Wochenende sich mal einen hinter die Binde kippt. Nein. Ich würde ihm das ja nicht ganz verbieten. Ich sag mal so zwei, drei Flaschen, das ist ja noch vollkommen, aber ja. Nicht, dass er dann ganz... Aber so geht's ja nicht. So funktioniert's ja nicht. So funktioniert es ja nicht. Ich sag's nochmal, Nicole, das ist der erste Schritt, den du auch verlangen kannst von ihm. Und wenn es ihm leid tut, dass er dich schlägt, ich meine, er hat dich schon oft genug jetzt geschlagen, dann muss er das auch durchziehen. Na sicher, ich habe ja zu ihm gesagt, ich meine, jetzt ist er seit gestern auch nicht mehr zu Hause, der ist mit seinen Freunden unterwegs. Wo ist er denn? Das ist sein Kumpel. Wie, unterwegs? Seit wann? Unterwegs, und der ist auch die Nacht nicht nach Hause gekommen. Ach so. Deswegen, also ich habe ihn auch probiert, auf dem Handy zu erreichen, weil also, ich mir schon eben Gedanken mache, dass er irgendwelche Scheiße gebaut hat. Da ist ja so einiges im Argen bei euch. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 35. 35, mhm. Also, rigoroses Alkoholverbot fordern, finde ich, hast du das Recht dazu. Ich würde es an deiner Stelle tun. Und das zweite Ding ist, ich würde an eurer Stelle, wir können euch gerne ein bisschen behilflich sein, ich würde an eurer Stelle mal zu einer Paarberatung gehen. Okay. Weißt du, dass im Prinzip, wenn ihr beide jetzt zu mir kämt und wir würden hier sitzen und einfach mal so richtig eine Stunde Tacheles reden, da kommt viel auf den Tisch, was ihr alleine euch vielleicht gar nicht traut auszusprechen. Und ich bin ja eher schon der Part, der dann wirklich auch sagt, hier, wenn mich irgendwas stört. Mhm. Und gerade dann kriegen wir ja nicht die Diskussion, aber dann fällt ein Wort auf das andere und dann irgendwann geht das Gebrülle los. Und dann sage ich dann, okay, komm, lass mich dann lieber rausgehen, ja. Bevor wir uns dann im Nüchternen auch irgendwie... Ja, aber das ist ja nicht, so geht's ja nicht. Das ist ja nicht wirklich. Ja. Und insofern ist das gerade in dem Fall, wenn da einer schon gewalttätig ist, ziemlich gut, wenn eine neutrale Person am Tisch mitsitzt. Lass es dir nicht bieten. Lass es dir nicht mehr bieten. Lass ich ja auch jetzt gar nicht mehr. Fordere von ihm, du hast recht zu fordern, fordere von ihm das, was ich hier gerade gesagt habe und mal gucken, wie er darauf eingeht. Ob er bereit ist, darauf einzugehen oder ob er sich weiter gehen lässt. Ich meine, ich sage jetzt, es sind heute schon 2 Wochen her, wo er das letzte Mal was getrunken hat. Mhm. Jetzt ist er gestern mit seinem Freund da weg. Okay, da weiß ich, bei ihm, da kann ich auch wirklich vertrauen. Der passt aber auch schon auf ihn auf, dass er keinen Unsinn oder sonst irgendwas macht. Ja, aber... Das heißt, er weist ihn schon in die Deviten, wo er sagt, hier, du hast erstmal genug getrunken, jetzt gehst du mal nach Hause. Ja, der Wenn könnte... er bei ihm geschlafen hat, dann ist das auch in Ordnung. So, der kann aber auch vielleicht gleich hacke dich nach Hause kommen und dann hast du es wieder vor dir. Ne? Ja gut, ich denke mal nicht, dass das sein Freund zulassen würde. Also ich habe ihn jetzt... Egal, Nicole, lange Rede, kurzer Sinn. Der Bursche muss vom Alkohol weg und ihr beide müsst euch um eure Beziehung kümmern, was da los ist, ob die überhaupt noch richtig intakt ist oder welche Probleme da sind. Das sind die beiden Sachen. Ja, sicher. So, jetzt rufen wir dich gleich wieder an. Das heißt, Anja, meine Psychologin, ruft dich an und versorgt dich mit ein paar Anlaufstellen, wo ihr hinwandern könnt, hingehen könnt. Mhm. Und dann müsst ihr das in die Hand nehmen. Du musst es in die Hand nehmen. Ja, klar. Das will ich ja auch, weil so kann es ja nicht wirklich weitergehen. Sehe ich genauso. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Alles Gute, Nicole. Okay. Mach's gut, wir melden uns gleich. Tschüss. Dann bedanke ich mich. Tschüss. Sehr gerne, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt, live bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Oder mailt uns domian@wdr.de. Cornelia, 52. Guten Morgen, Cornelia. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich wollte euch, also den Zuschauern und dir eigentlich mal von meiner Krankheit erzählen. Mhm. Das ist eine tödliche Erkrankung, unheilbar, nennt sich Polycythemie vera. Mhm. Das ist eine schwere Bluterkrankung. Vom Knochenmark werden weiße und rote Blutkörperchen so stark vermehrt, dass im Grunde, also im Patientendeutsch jetzt sagen wir mal so, das Blut irgendwie keinen Platz mehr findet, durch die Adern zu fließen. Also es verdickt sich ungeheuerlich. Ja, genau. Und zwar in einem Tempo, das ist manchmal gar nicht mehr zu stoppen. Ne? Wie lange hast du die Erkrankung schon? Also seit 2007, da ist es richtig festgestellt worden, der Verdacht bestand aber schon 2006. 2007 wurde dann eine Knochenmarkbiopsie gemacht und da wurde dann festgestellt, dass ich eben diese Erkrankung habe. Wie bekommt man diese Erkrankung? Ist das eine genetisch bedingt? Ja, genau, das ist genetisch bedingt und meistens erst im Alter so ab 50. Und die kommt auch nur bei 100.000 einmal vor, deswegen hört man davon auch so wenig. Ja, ne? Ich habe davon auch so noch nichts gehört. Ja. Was kann man therapeutisch dagegen tun? Ja, therapeutisch das Beste wären Aderlassbehandlungen, so dass das Blut eben aus dem Körper rausgenommen wird, was zu viel ist. Aber das kann man bei mir nicht machen, weil meine Adern da einfach nicht mitspielen. Und deswegen mache ich jetzt schon die zweite Chemotherapie. Das ist eine orale Dauerchemotherapie. Mhm. Die mache ich jetzt 16 Monate an einem Stück durch. Mhm. So, das heißt, dass ich jeden Tag 3 Tabletten schlucken muss. Ja. Und das ist dann eben diese Chemotherapie. Und die hat es im Moment so zum Stoppen gebracht, wenn ich den Ärzten glauben kann. Ne? Diese Chemotherapie kann dich aber nicht heilen, sondern nur Ganze zu verzögern vielleicht. Ganz genau. Und die muss ich auch bis zu meinem Lebensende nehmen. Welche Nebenwirkungen hat diese Chemotherapie? Ja, also ich habe in den letzten Monaten 24 Kilo abgenommen. Ich muss mich sehr oft übergeben. Ich kann lange nicht mehr alles essen. Mhm. Ich sage schon, früher war ich so ein Fleischfan. Heute bin ich also Vegetarier, ne? Weil ich einfach einen Ekel so vor manchen Sachen habe. Mhm. Ja, aber ich meine, das mit dem Abnehmen, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Nur die Art und Weise nicht, ne? Hat denn diese Chemotherapie zur Folge, dass sich das Blut wieder verdünnt? Ja. Also das verdickt sich zurzeit gerade nicht weiter. Mhm. Ne? Und diese normalen Blutverdünner, die man so kennt. ASS-100, das schlucke ich das sowieso noch nebenbei. Das muss ich ja schlucken. Ne? Mhm. Weil ich werde auch nicht an der Polycythämie sterben, sondern an den Folgen davon. Ne? So, das heißt also Thrombose, Embolie, Herzinfarkt, Hirnschlag oder sowas. Achso, ne? Das heißt, dein Leben hängt am seinen Faden. Ja, ganz genau. Das kann jeden Moment passieren. Ne? Und meine Milz ist also schon durch diese Erkrankung 15,4 cm groß. Meine Leber ist sehr stark vergrößert. Ne? Und es kann auch sein, dass die Milz irgendwie platzt oder so, ne, und ich irgendwann mal Blut spucke. Das sind alles so Sachen, das macht mir keine Angst. Ne? Vielleicht in dem Moment, wenn es passiert. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit, wo ich das jetzt weiß, überhaupt keine Angstgefühle vom Sterben oder so. Mhm. Natürlich bin ich manchmal psychisch unten und dann hole ich mir Kraft auf der Palliativstation. Da war ich jetzt schon 3-mal. Mhm. Da bleibe ich dann immer so 14 Tage und diese Nähe von den Sterbenden und diese Ruhe da auf dieser Station, die hilft mir ungemein weiter. Ne? Das ist ja interessant, ja. Ja, und wenn ich dann so mitbekomme, die meisten sind natürlich viel älter als ich, die da liegen. Mhm. Und wenn ich dann so mitbekomme, so ich habe jetzt schon 2-mal daneben gesessen, wenn jemand verstorben ist und habe denen so heile, heile Gänschen vorgesungen und so. Also das gibt mir unheimlich Kraft, diese Menschen zu beruhigen. Mhm. Ne? Dass die also keine Angst haben vor Sterben. Lebst du alleine? Ich lebe alleine mit 2 Katzen. Ja. Natürlich kommen meine Kinder jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ne? Mhm. Aber ich möchte auch meine Kinder da nicht so sehr belasten. Deswegen verschweige ich ganz viele Sachen. Weil ich denke, die haben es schon schwer genug gehabt. Der Vater ist vor 5 Jahren gestorben, ne? Und jetzt stirbt die Mama noch. Und aber die Kinder wissen um den Ernst der Lage. Ja, natürlich. Das natürlich. Mhm. Weil es kam ja zu dieser Polycythämie, da kamen ja noch 12 andere Geschichten. Also dann kam dazu, dass sich zum Beispiel in der linken Hand die Knochen zersetzen. Das nennt sich Lunatum-Nekrose. Da sind also ganz viele, wie nennt man das? Ja, kleine Zysten drin im Handgelenk. Was auch eine Folge von der Erkrankung ist. Keine Ahnung, wo das herkommt. Also es sind so viele Krankheiten dazugekommen. Aber interessant finde ich, was du gerade erzählt hast, dass du selbst so todkrank bist, das kann man ja so sagen, dass du Kraft findest bei anderen Menschen, die quasi im Sterben liegen. Ja, ich weiß auch nicht. Auch so, ich habe früher sehr viel an Depressionen gelitten. Mhm. Und diese ganzen psychischen Erkrankungen sind durch die anderen Krankheiten irgendwie verschwunden. Ne? Mhm. Also das kann ich mir auch nicht erklären. Ne? Würdest du so weit gehen, dass es dir seelisch jetzt, wo du so todkrank bist, besser geht als früher? Auf jeden Fall. Ach. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das wäre verrückt. Ja, als ich die Diagnose gesagt bekommen habe, natürlich bin ich so nach unten gesagt, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Aber ich habe bis heute mich nicht einmal gefragt, warum gerade ich oder was habe ich nur verbrochen oder so. Gar also du haderst nicht mit deinem Schicksal? Nein, überhaupt nicht. Du bist ja erst 52, könntest ja auch denken, Mensch, ich könnte noch tolle 40 Jahre vor mir haben. Aber ich hadere nicht mit meinem Schicksal, nein. Und die Vorstellung, so wie du es gerade geschildert hast, dass du ja eigentlich jeden Tag sterben könntest durch eine Embolie oder durch ein Herzversagen, ist damit bist du auch mit dir im Reinen. Das ist ja, natürlich. Ich werde auch diese Welt ohne Zorn verlassen. Ne? Es ist halt so, ich kann nichts dran ändern und irgendwie freue ich mich auch auf das, was kommt. Ne? Mhm. Ja, also als ich die Diagnose bekommen hatte, ich hatte damals gerade eine Psychotherapie gemacht, die habe ich sofort abgebrochen, weil ich habe zu meinem Therapeuten damals gesagt, er fragte, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, ich sage, ich fühle mich frei und gelöst, ne? Wie noch nie in meinem Leben. Also das hat er auch nicht verstanden, ne? Ich glaube, mir dämmert es gerade so. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal in der Sendung auch so etwas mal gehört, dass jemand das erzählt hat, dass es ihm seelisch früher sehr schlecht ging und dann eine schwere Erkrankung bekommen hat und plötzlich ging es ihm viel besser. Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Ich hatte mein Leben lang Todessehnsüchte, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich so kurz davor stehe, erlebst du denn jetzt unter diesen neuen Gesichtspunkten das Leben anders oder gar intensiver sogar? Das möchte ich nicht sagen. Also intensiver eigentlich nur in Bezug meiner Kinder. Ne? Also da lebe ich sehr viel intensiver. Ne? Mhm. Und das ist auch das Problem, was ich habe, dass ich die Kinder verlassen muss halt. Ne? Mhm. Meine Tochter ist jetzt 23, mein Sohn wird 25 und wenn ich weg bin, dann haben die nur noch meine Schwester und sonst ist da niemand mehr. Ne? Und die sind dann ganz allein auf sich gestellt. Ja. Und ich finde, auch mit 25 ist man in der Beziehung noch nicht erwachsen. Nein, genug, ne? Natürlich. Das ist natürlich schrecklich, wenn man in dem Alter seine Eltern oder die Eltern verliert, die Mutter verliert. Klar. Ja. Hast du denn, da du jetzt da so sachlich und fast froh rangehst, hast du so alles geregelt, wie du beerdigt werden möchtest zum Beispiel? Ja, also ich habe schon mit meinem Sohn darüber gesprochen, ne? Und auch mit meiner Schwester. Ich habe mit meiner Schwester letzte Woche noch eine Patientenverfügung gemacht, ne? So, auch wenn es mal soweit ist, dass vielleicht ich einen Hirnschlag kriege oder sowas und dann nicht mehr geistig da bin, dass sie das für mich regelt, dass ich also nicht an Sauerstoffgeräten oder sonst irgendwas angeschlossen werde, sondern die sollen mich einfach in Ruhe sterben lassen und Feierabend. Ja. Ne? Es gibt ja die Möglichkeit, so langsam die Nahrung abzusetzen, auch keine künstliche Ernährung. Ja, und keine Magensonde und sowas. Ja, genau, das möchte ich alles nicht. Mhm. Und dann auch so langsam die Flüssigkeitszufuhr einstellen. Genau. Also, dass ich ganz langsam, wenn ich Glück habe, das weiß man ja halt. Also das ist schon alles geregelt und darüber hinaus auch so Grab und. Ja, also ich möchte auf jeden Fall verbrannt werden und weil das ist meine Angst, dass ich unter der Erde nochmal wach werde. Bei meinem Glück kann das passieren. Ja, ja, da hatten die Leute, glaube ich, früher wahnsinnige Angst vor. Ja, mittlerweile ja. In der neuen Medizin heutzutage ist das, glaube ich, kaum mehr. Ja, sehen Sie, das auch, glaube ich, ne? Ja, man weiß es. Gut auf einem nicht wissen. Ja, ja. Nicht, ne? Ja, ja, dann ist das Verbrennen, ist die Nummer sicher, ne? Ja, ganz genau. Ja. Oder habe ich schon gesagt, alle Organe entnehmen, aber die taugen ja auch nichts mehr, die will ja keiner mehr. Das geht leider dann nicht mehr. Ja. Ja. Das heißt, im Moment, trotz schwerer gesundheitlicher Angeschlagenheit, gibt es kaum so traurige Momente. Ja, genau. Und wenn diese traurigen Momente kommen, rufe ich den Dr. Schmalz an hier von der Palliativstation und der sagt, kommen Sie vorbei. Aber, liebe Cornelia, es kann doch auch sein, dass diese Chemotherapie dich noch viele Jahre am Leben lässt. Also ich denke nicht, dass das so ist, weil mein Körper macht einfach nicht mehr mit. Ne? Ich merke es ja selber. Ich von Tag zu Tag sehe ich, wie ich zerfalle. Ne? Mhm. Ich meine, 24 Kilo oder 22. Das ist schon sehr viel, ja. Ja, ja. Und das viel. Ich gucke ja auch in den Spiegel. Ich habe ja einen Spiegel. Ja. Und der sagt mir schon die Wahrheit. Ne? Mhm. Aber es macht ja nichts. Also für mich ist das okay. Ich beglückwünsche dich sehr zu deiner Einstellung. Ja, danke. Ja, wirklich. Das ist in der Situation eine große Gnade, dass du das so sehen kannst. Das ist richtig, ja. So sehe ich das auch. Ja. Und das ist einfach gut so und dennoch wünsche ich dir natürlich, dass du noch einige schöne Monate oder vielleicht sogar doch Jahre hast, ohne Qualen. Das ist das Wichtigste von allem. Ja, klar. Ja? Aber vielleicht können ja andere Zuschauer, die in einer ähnlichen Situation sind, sich da mal ein bisschen danach richten so und vielleicht auch mal diese Geschichte eben leichter zu nehmen. Ja, das war sicher ein Gedankenanstoß, dass du das so geschildert hast von deiner Warte aus. Finde ich sehr toll, dass du angerufen hast und uns das so erzählt hast. Ja, okay. Ich danke dir vielmals und alles Liebe wünsche ich von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Mariam, stimmt das? Mariam? Nee. Mariam. 61 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Mariam, um was geht's denn? Ich habe ein großes Problem. Ich habe einen drogenabhängigen Sohn. Und das geht jetzt schon viele Jahre. Und was? Ich bin jetzt... Welche Drogen nimmt der Sohn? Er hat schon alles genommen und jetzt ist er auf der härtesten Droge halt seit ungefähr 10 Jahren auf Heroin. Oh. Wie alt ist er? Er wird 40 Jahre. 40 Jahre und seit 10 Jahren auf Heroin. Ja. Wo und wie lebt er? Er hat eine eigene Wohnung. Mhm. Er ist Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Wohnt er in der Nähe von dir? Er wohnt in der Nähe von mir, ja. Und wie finanziert er sich die Drogen? In der Zeit, wie ich im Krankenhaus gewesen bin, da war Geld da. Da hat, dass er sich halt was kaufen kann. Ja, das Geld ist in Drogen umgesetzt worden. Also das ist Geld von dir? Ein Teil von mir, ein Teil von ihm. Mhm. Oder er sagt, er braucht das und das zum Essen, dann nimmt er aber das Geld und setzt es in Drogen um. Wie oft siehst du ihn? Jetzt der letzte Krach war jetzt vor 14 Tagen gewesen. Mhm. Wegen Kleinigkeiten. Entschuldigung. Ja, das kann ich verstehen, dass dir das sehr zu Herzen geht. Ist es dein einziges Kind? Ja. Ja. Und ich werde einfach, ich weiß nur, was ich machen soll vor einem Jahr. Nächste Woche wird es ein Jahr, da wäre er bald tot gewesen. Da habe ich eine Karte noch gefunden. Schade sich, weil ich Fentanylpflaster nehmen muss. Ich muss Morphium nehmen. Du bist also auch eine kranke Frau. Ich bin auch krank, ja. Und da hat er das Pflaster genommen und hat es aufgekocht und hat sich gespritzt durch Zufall. Da war er bei mir gewesen, sonst gehe ich nie in das Zimmer rein oder was. Und da kam ich rein und da war er schon blau gewesen und hat nur noch Luft geholt. Er hat dein Morphiumpflaster aufgekocht und sich diese Flüssigkeit dann gespritzt? Hat er sich gespritzt in drei Spritzen. Zwei Spritzen hat er genommen, eine lag noch da. Ich hatte gedacht, es war für ihn eine Lehre gewesen, aber es war keine Lehre. Und das geht jetzt so viele Jahre schon so? Ja, der hat schon jetzt drei Langzeittherapien, jetzt vor kurzem. Weil ich war jetzt seit Ende des Jahres, bis Anfang März war ich 57 Tage in drei verschiedenen Krankenhäusern. Mhm. Da hat er wieder mit den Drogen angefangen. Wie war das denn, als er ein jüngerer Mann war, so mit 18, 19, 20, da auch schon? Ich nehme es an, ich habe es aber viel später, ich habe bei ihm Hasch gefunden, mit Hasch ging es los. Mhm. Habe ich versucht, mir auch Hilfe zu holen in einem Drogenzentrum und ja. Da hat der blöde Psychologe zu mir gesagt, was wollen Sie denn, meine Mutter nicht rauchen auch, es ist doch nichts. Das hat der Psychologe im Drogenzentrum gesagt, ja. Na toll. Mhm. Und so habe ich nie irgendwo richtige Hilfe gekriegt. Und wenn jemand sagen sie zu mir, ich soll eine fallen lassen, aber ich bringe das nicht fertig. Mhm. Hat er denn überhaupt irgendwann mal ein normales Leben geführt, so mit Beruf und... Ja, ja, bis vor 10 Jahren. Ach so, das ging. Da ist er entlassen worden. Was hat er beruflich gemacht? Er war Maschinenführer und Staplerfahrer. Mhm. Hat er auch eine Beziehung gehabt, zumindest? Er hatte mal eine, aber die ist nach dem Tod von meinem Mann, hatte die ihn sitzen lassen und das hat mich dann so sehr mitgenommen und ich glaube, der richtige Auslöser war der Tod von meinem Mann gewesen. Wann war das genau? Vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Hatte er ein enges Verhältnis zu dem Vater? Ja, ja. Ja. Mhm. Und er konnte das an. Er kann nicht sehen, auch wenn ich krank bin oder was, er hat mich jetzt wieder im Krankenhaus gesehen, dass ich nicht hochgekommen bin und ja, und da, er will dann halt, wie sagt er so schön, immer ja abschalten. Er kann nicht irgendwas, wie soll ich sagen, er kann nicht irgendwas erdulden, ertragen, dann lieber eine Droge genommen und dann ist er die Welt so heilige. Da muss man nicht nachdenken, da muss man nicht kämpfen. Das heißt, da muss man gar nichts. Ja, das ist der einfache Weg. Das heißt, du mit deinen 61 Jahren bist selbst eine kranke Frau. Stehst da vollkommen hilflos vor der Situation, dass dein einziges Kind, dein Sohn, jetzt 40 Jahre alt ist, so schwerst drogenabhängig ist und alle Hilfsversuche bisher gescheitert sind. Ja. Und er sich offensichtlich auch selbst nicht mehr helfen will oder die Kraft nicht mehr dazu hat. Ich weiß es nicht. Ich traue mich ja nichts mehr zu ihm zu sagen, weil ich so verdammt habe, es setzt sich in den goldenen Schuss. Das habe ich nicht verstanden. Er droht dann an sich im goldenen Schuh? Nee, er droht nicht. Ich habe die Angst. Mhm. Ich habe die Angst, dass er sich irgendwann in den goldenen Schuh setzt. Wenn ihr beide euch so unterhaltet, wie ist denn dann so die Stimmung? Manchmal, er ist ein ganz prima Kerl. Er ist so ein lieber Kerl. Er macht auch so alles. Ich weiß nicht, was ihm in seinen Kopf reinkommt, wenn er diese scheiß Drogen nehmen tut. Redet ihr denn überhaupt noch über die Drogen oder ist das ganz tabu? Nee. Ist nicht. Ich mache jetzt wieder, wie wir vor 14 Jahren einen großen Streit hatten, wegen Kleinigkeiten an und für sich. Und erst habe ich den Schlüssel abgenommen von meiner Wohnung und dann bin ich doch wieder hin, habe mich entschuldigt. habe mir den Schlüssel gegeben und habe auch zu ihm gesagt, dass ich wieder annehme, dass er wieder Drogen nimmt, weil er teils aggressiv ist, teils sehr lieb. Der kann so wunderbar zeichnen. Er hat mir zu Ostern wieder so ein schönes Bild gezeichnet. Hat mir eine Collage gemacht. Wenn du dann sagst, ich nehme an, dass du wieder Drogen nimmst, ist er dann patzig und auch aggressiv? An und für sich nicht. Was sagt er denn dann? Er hat bloß mit dem Kopf geschüttelt. Aber ist seine Art. Bis jetzt habe ich mich zu 99% nicht getäuscht, wenn er wieder angefangen hat. Das heißt, du kennst ihn schon so gut, dass du das witterst, was los ist. Inzwischen ja. Hat er denn noch irgendeinen nahen Menschen um sich herum, außer dir? Ja, er hat einen Freund. Er hatte normalerweise auch ein Pärchen und die haben zwei Kinder, da ist er normal Pate. Aber nachdem er jetzt Ende des Jahres wieder angefangen hat, dann hat die zu ihm gesagt, so ungefähr, weil sie dann mitgekommen ist und hat ihn wiederbelebt. Und hat sie gemeint, ja, es wäre besser gewesen, er wäre so auf Deutsch doch verreckt. Und er braucht sich nie mehr sehen lassen. Weißt du, was das große Problem jetzt ist, Mariam? Du hast ja alles in deinem Leben schon unternommen, um deinem Sohn zu helfen. Und ich bin sicher, dass du deinem Sohn nicht helfen kannst. Aber kann ich nicht den einfach fallen lassen? Das ist natürlich das ist genau die Frage. So ganz objektiv gesehen wäre es natürlich richtig, sich vollkommen von ihm zu lösen. Ihm natürlich auch kein Geld mehr zu geben, gar nichts. Er ist ein 40-jähriger Mann und für sich und sein Leben verantwortlich. Und wenn er so fahrlässig ist und so viel Schindluder treibt und sich nicht Hilfe sucht, dann ist er selbst dafür verantwortlich. Aber ich verstehe dich als Mutter auch, es ist dein Sohn. Und insofern steckst du in einem unfassbaren Dilemma, was kaum zu lösen ist. Ich glaube, es gibt keinen Rat, niemand wird dir einen Rat geben können, wie du deinem Sohn helfen kannst. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass du jemanden brauchtest, der dich etwas unterstützt. Ich war ja bei einer Psychologin. Wie oft warst du denn schon da? Ach, ich habe jetzt über dreiviertel Jahr geschlombert, weil mir es eben nicht gut gegangen ist und ich selber nicht Auto fahren konnte und dann hätte ich in die andere Stadt fahren müssen. Und das war mir einfach alles zu viel. Ja. Und in deiner Stadt, da wo du wohnst, da gibt es keinen? Nee, da gibt es keinen. Im Prinzip müsstest du jemanden an deiner Seite haben, mit dem du dich mindestens einmal in der Woche über die Situation unterhalten kannst, der dich stabilisiert, der dich auch so ein bisschen lenkt. Das ist das Einzige, was mir jetzt spontan wirklich einfallen würde. Ich kann dir keinen Rat geben, wie du deinem Sohn helfen kannst. Weißt du, kannst du nicht. Ich habe die große Angst, er hat gesagt, am Freitag sehen wir uns wieder. Aber ich habe die große Angst, dass er vielleicht eben schon tot zu Hause liegt. Der hat meine ganz große Angst im Moment. Du hast es so im Gefühl? Ja. Hast du denn mal angerufen? Nee, ich schaff's nicht. Hast du Angst anzurufen? Ja. Es gibt auch keinen, den du da in dem Haus anrufen kannst, wo er wohnt, dass die mal gucken? Müsste ich höchstens einen Freund anrufen, ob er eben mal hingeht. Wie viele Kilometer wohnt er von dir entfernt? Mir gar nicht weit, 1 Kilometer. Da kann man zu Fuß hingehen? Könnte man ja, bloß ich kann es jetzt nicht. Ich kann auch im Moment kein Auto fahren. Was willst du machen? Ich weiß es nicht. Du hast einen Schlüssel für die Wohnung? Ich habe den Schlüssel, ja. Aber das wäre für mich, wenn ich da reinkomme, das wäre für mich das Schlimmste. Warum hast du denn die Sorge, dass er sich das Leben genommen hat? Ich weiß es nicht. Er sollte mich normalerweise am Montag zum Arzt fahren. Und dann habe ich eine SMS geschickt, dass er mich nicht fahren braucht, weil mich jemand anders gefahren hat. Weil ich im Moment einfach, ich habe keine Lust mehr zu bitteln und zu bitteln, dass mir irgendjemand was macht. Und da kam keine Reaktion, sonst hätte er wenigstens geschrieben, ja okay, aber gar nichts kam. Ist das unüblich, dass er gar nichts geschrieben hat? Das ist unüblich, ja. Also es führt ja kein Weg daran vorbei, dass du eine Gewissheit haben willst. Das heißt, du musst morgen mit jemandem zusammen. Gibt es irgendjemanden vertraut, mit dem du da hinfahren kannst? Ach, im Moment meine Freundin, die ist auch sehr krank. Ja, im Moment habe ich auch niemanden. Aber da gibt es ja noch einen Freund von ihm, ne? Ja, also muss ich erst mal sehen, ob der da ist. Also wenn der dir das... Der ist teilweise nicht da. Okay, wenn dir das jetzt überhaupt keine Ruhe lässt, und das kann man ja auch verstehen, dann setz dich morgen ans Telefon und versuch diesen Freund ausfindig zu machen und verabrede mit dem etwas, dass entweder der dahin geht oder ihr zusammen dahin geht. Mhm. Aber das ist jetzt das erste Problem. Das langfristige Problem ist, wie kriegen wir dich ein bisschen stabiler? Ich weiß nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Er hat mir die ganze Kraft. Und letztes Jahr, wie ich nicht da gesehen habe, wo er fast gestorben ist, Mariam, dass dieser, auch wenn es dein Sohn ist, will ich mal doch das harte Wort gebrauchen, dass der dir sehr viel angetan hat? Das haben andere auch. Ich habe mich heute mit jemandem noch unterhalten, der sagt, was du alles schon für ihn rausgezogen hast und gemacht hast, alle Achtung, das wird manche andere wahrscheinlich nicht machen. Mich macht das auch eigentlich mehr zornig auf ihn, als dass ich Mitleid mit ihm habe. Weil er dir, seiner Mutter, seiner guten Mutter, das antut. Pass auf, wir werden dich jetzt zurückrufen. Meine Psychologin, die Anja. Ja. Und dann wird beraten, was du für dich, was du dir Gutes tun kannst. Ja. Und dann könnt ihr gleich auch nochmal beraten, wie er da morgen vorgeht mit dem Besuch bei deinem Sohn. Ja. Okay? Okay, soll ich jetzt was auflegen? Genau, dann legst du auf und du wirst gleich zurückgerufen von uns. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Sascha, der ist 22. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen. Hallo. Und was geht's bei dir, Sascha? Also ich habe vor circa anderthalb Jahren meinen Vater kennengelernt, meinen leiblichen. Ach, vor anderthalb Jahren? Vor anderthalb Jahren. Wie kam das? Also eigentlich hat alles angefangen, dass ich beim Kumpel war abends und ja, wir hatten ein bisschen Stress mit seinen Eltern gehabt und mich dann gefragt über meinen Vater, wie der damals war. Weil ich habe eigentlich, also mit dem, wo ich dachte, er wäre mein leiblicher Vater, bis ich sechs war, zusammen gewohnt. Wie viel Jahre? Bis ich sechs war. Bis du sechs warst, ja. Und ja, dann habe ich gesagt, ich habe halt ein Video hier und da, habe ihm das gezeigt. Und er hat dann Kontakt zu ihm aufgebaut. Weil ich gesagt, er hat den Kontakt damals abgebrochen. Und Moment mal, der Mann, mit dem du bis zu deinem sechsten Jahr zusammen gewohnt hast, genau. War das dein leiblicher Vater? Nein, das dachte ich, aber das war er nicht. Das war er nicht, Das wusste ich bis dahin aber noch nicht. Mhm. So, er hat dann Kontakt zu ihm aufgebaut, der hat mich angerufen und hat dann gesagt, er möchte gerne mit mir treffen. Dann haben wir uns vor ein paar Jahren getroffen, ich glaube vor zwei Jahren war das. Also der Mann, von dem du dachtest, dass es dein Vater ist. Genau, der mit meiner Mama damals verheiratet. Ja, ja. Ja, und dann haben wir uns getroffen und unterhalten. Da hat er zum Ende, war meine Freundin, meine damalige, war mit dabei, sagte, ob wir uns nochmal kurz allein unterhalten können. Ja, so, kein Problem. Dann sagt er, pass auf, sagt, ich habe vielleicht ein paar Zweifel, dass du und deine Schwester von mir seid und ob ich ein Problem damit hätte, einen Vaterschaftstest zu machen. Sag ich, von mir aus kein Problem. Von mir aus machen wir gerne. Ja, sagt er, alles klar, wir bleiben in Verbindung und hier und da. Ja, dann hat meine Mama natürlich gefragt, und wie war das Treffen? Ja, so, ich war ganz toll. Der hat mich gefragt nach dem Vaterschaftstest. Ja, da hat sie mich dann halt angeguckt, sagt, gut, hat aber nichts gesagt. Dann haben wir weiter, sind wir in Kontakt geblieben. Dann sagt er, pass auf, wie sieht das aus? Ich möchte den Wege leiten. Ich komme dann runter, besorg alles und so. Ja, sag ich, gut, alles klar. Ja. Ja, dann habe ich ihr das erzählt und sagte natürlich, ja, pass auf. Unser Trainer hat mir gesagt, pass auf, da ist alles ein bisschen doof gelaufen und da kann eventuell noch ein anderer sein und so. Und sein Papa weiß das aber auch. Oder halt damals, wo ich noch dachte, wer leiblich ist, sagte, der weiß das. Also aus dem Vaterschaftstest kam dann heraus, dass dieser Mann nicht dein Vater genau, ist. Genau, richtig. Mhm. Genau. Das so, und wie bist du dann auf die Spur von deinem richtigen Vater gekommen? Ja, also es hieß dann, er wollte natürlich dann auch den Unterhalt zurückhaben. Und da hat meine Mutter dann direkt gesagt, wäre doof, wenn er jetzt einfach Post vom Gericht kriegt. Also gucken wir, dass wir den Mann vorher ausfindig mal ihm Bescheid sagen, wie er jetzt läuft. Ja, und dann haben wir ihn endlich ausfindig gemacht. Mhm. War ein bisschen schwieriger, weil er öfters umgezogen ist. Mhm. Und dann hat er, also ich glaube, wir haben Donnerstag Bescheid gesagt. Mhm. Oder Mittwoch. Und Donnerstag kam er dann, so war das, glaube ich. Und dann hat er direkt gesagt, ich möchte den Sohn direkt sehen. Also 21 Jahre sind jetzt genug. Und ja, dann kam er auch direkt einen Tag später vorbei. Und dann haben wir uns halt getroffen. Wie war's? Ja, ich sag mal, also, das ist schon ein komisches Gefühl, mit 21 Jahren irgendjemand anders davor gesetzt zu kriegen, was heißt, so, das ist jetzt dein Papa. Ja. Ne? Das ist schon komisch, aber. Aber war das ein gutes Zusammentreffen? Also auf jeden Fall, wirklich. Ja. Also ich bin auch froh, dass ich ihn getroffen habe, wirklich. Also wusste er denn, das habe ich jetzt gar nicht richtig verstanden, wusste er, dass es dich gibt? Er wusste, dass es mich gibt und er wusste auch, dass er der Vater sein könnte, nur der andere hat damals gesagt, pass auf, das ist mein Sohn, dann wurde man wieder drüber gesprochen und dann war die Sache gegessen. Hast du denn heute Kontakt weiterhin zu deinem richtigen Vater? Zu meinem Leiblichen, ja. Ja. Zu dem habe ich Kontakt. Also ich habe ein halbes Jahr bei ihm gewohnt. Ja. Und habe noch vier wunderbare Schwestern noch dazu gekriegt. Die sind sechs und die älteste 14. Super, ne? Ist die Familie ganz, ganz groß also, geworden plötzlich. Super ist das. Mit meiner Stiefmama komme ich auch super zurecht. Also das, wir lachen immer, wenn wir hören, da wird irgendwer stiefmütterlich behandelt. Da sage ich, den kann es ja nur gut gehen dann. Und nimmst du deiner Mutter übel, dass sie dir nicht die Wahrheit gesagt hat all die Jahre? Also natürlich ist das ein bisschen ärgerlich, weil wir natürlich viel Zeit verpasst haben, aber ich konnte sie auf jeden Fall verstehen und es ist halt so gewesen, dass es hieß, ne, die Sache ist abgehakt, war ja für alle nicht leicht und ich habe auf jeden Fall verstanden, also böse bin ich da auf keinen Fall. Also auf jeden Fall, die Geschichte hat ein gutes Ende genommen, genau. Du hast deinen Papa kennengelernt und ihr seid jetzt in einem guten Kontakt. Richtig, genau. Also super. Das ist echt super. Tolle Geschichte, Sascha, schön, dass du sie erzählt hast. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, super. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.